Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Y la web, en caso que nos encuentren en Barcelona y nos quieran escuchar desde fuera, www.contrabanda.org. Comienza un montón de músicas. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. En Valparaíso, la radio neta 88.9 FM del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a partir de las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, Granada. La web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves, a partir de las 3 de la madrugada, y los domingos, a partir de las 16 horas. Finalmente, Radio Arc, en Torelló. Torelló, 103.5. La web, www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 6 de enero del año 2015, primer programa de este año 2015. Un montón de músicas. Tengo aquí en el estudio a un compañero y amigo, y también un hombre que hace radio en esta emisora. Dedi, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos que estáis escuchando ahora este programa, este maravilloso programa. Tío, ¿qué tal? Bien, aquí pintando una habitación, aquí un cuarto de Contrabanda, estoy cubierto de salpicaduras de pintura. Sí, yo pensaba. Pero creo que vale la pena. Yo pensé que eran pecas, pero al no, ser son blancas. Pecas blancas, mira. Ya, son canosas. ¿No? Bueno, Dedi, pues nada, gracias por venir aquí unos minutos y saludar. Sí, cuéntanos. Es un honor. Tu programa. Programa en alemán. Pues es un programa sobre la cultura, la política y la actualidad y la historia alemana. Emitimos cada sábado de 10 a 12 en directo. Y luego, claro, nos encontráis en el podcast bajo www.niemandsland.contrabanda.org. Y ahí podéis, no sé, escuchar todo lo que queráis. Creo ya estamos en el quinto año de programas colgados sí, porque, ahí. Sí, porque años haciendo programa en Contrabanda. Exacto. Son como 13. ¿Cuántos son? 18 años. ¿18? Sí, 18. Bueno, todavía no, ¿eh? Casi. Casi. Casi. Casi. Bueno, Dedi, hoy, como es el primer programa del año, se me ocurrió hacer un pequeño viaje saliendo de Barcelona, como lo que tenemos más cerca, prácticamente Francia, pasar por Francia, pero en realidad quiero ir a Alemania, después de Alemania, Suiza y Austria. Me refiero a un paseo musicalmente hablando, ¿no? Vale, muy bien. Y, buena idea. Buena idea, ¿no? Ah. Y de paso saludo a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Yo creo que tú deberías saludarla en alemán y contarle esto que he dicho yo del contenido del programa en alemán. Ja, hallo Heidi, ich grüße dich und alle Hörerinnen und Hörer, die Deutsch verstehen. Die anderen werden das natürlich übersetzt bekommen von Antonio. Antonio hat eine wunderbare Idee, die wird er gleich umsetzen. Die heutige Sendung wird eine Reise sein. Die geht von Frankreich durch die Schweiz nach Deutschland und weiß Gott, wohin noch. Antonio ist immer voller Überraschung. Das erinnert mich übrigens an ein Programm von Bob Dylan, das sogenannte Theme Radio von Bob Dylan, wo er jede Sendung unter ein Motto gestellt hat. Liebe oder Hass oder Zorn oder Blues oder Frustration. Und heute hat Antonio sein Theme Radio Thema Reisen. Gut, Heidi, ich grüße dich und alle Hörerinnen drüben über dem großen Teich in den United States. Wunderbar, lasst es euch gut gehen da drüben. Wir haben hier die Könige, den Königstag, das ist ein Feiertag hier in Spanien. Da haben die Kinder schulfrei, die Erwachsenen haben einen freien Tag und die Kinder bekommen hier ihre Geschenke von den Heiligen Drei Königen gebracht. Natürlich ein schönes Märchen für die Kindheit, die Kinder genießen das. Die Erwachsenen lachen natürlich, hoho, die Könige gibt's gar nicht. Aber wer garantiert uns, dass es die Könige nicht gibt? Ich glaube, das ist auch wieder eine Lüge, die Könige existieren. Nein, ja, bitte nicht, Daddy. Gut, eine Umarmung nach drüben über den großen Teich. Lasst es euch gut gehen da drüben. Wir hier freuen uns, wenn man uns weltweit hören kann. Contrabanda FM 91.4. Jo. Okay, Daddy, muchísimas gracias por esa introducción en alemán. Y Heidi nos contesta, hello, haha, alles Gute, Daddy. Vielen Dank. Bitteschön, das macht Bien, Spaß. Pues comenzamos el viaje, vamos a Francia. Adelante, maestro. Nos vamos directamente a Toulouse, un grupo de rock mestizo francés. El grupo Septa, el álbum Second Tour y el tema Un Je Ne Sais Quoi. Venga. Buen viaje, Daddy. Gracias, igualmente. Tschüss. À finir comme tous les Ben, Ali ou Mourad, je me suis fadé, devinez quoi, la Pléiade, la gare des Michards, le dictionnaire des synonymes, tout lu avant de connaître mes parties intimes, j'ai pas voulu mourir en écoutant dans ma cervelle, clapoter une flaque d'eau devant les demoiselles, qui me disaient si tu veux qu'on t'aime, sois érudit, lis Proust et lis Proudhon pour sortir de ton taudis. Sauter des obstacles, j'ai lu, pourtant j'ai pas évité tous les tacles. Y'a un je ne sais quoi qui m'agace, un je ne sais quoi. Y'a un je ne sais quoi de sa race. Y'a un je ne sais quoi qui m'agace, un je ne sais quoi. Y'a un je ne sais quoi de sa race. D'Alba, qu'ils appellent Jules Ferry, c'est les mêmes qui ont les places les plus pourries. Et si par malheur tu t'appelles Ben Mourad, la Pléiade, t'as pas envie d'apprendre les départements, les villes. Pour nous, Alsace-Lorraine, c'était la rue du centre-ville. Il y a toujours un truc hostile entre les grilles réelles, comme un tournage où les flingues tirent à balles réelles. J'ai tout appris par cœur, mais entre la rue et l'historien, il y a toujours pour nous à peu près rien. Il y a un je ne sais quoi qui m'agace, je ne sais pas. Il y a un je ne sais quoi de sa race. Ben et Mourad à force dans le noir. Ils sont tombés, si je me souviens, dans un trou de mémoire. Ils sont tombés dans l'escalier, c'est pas une boutade. Pour avoir dit froc à Voltaire et à la Pléiade, faut dire qu'ils étaient de mèche à pas être Zebda desde Francia. Nuestra primera pausa en Francia, nuestro viaje de dirección a Alemania. Zebda del álbum Second Tour. Zebda es, les decía, un grupo mestizo francés. Se formó en 1985, por siete músicos nacidos, criados y residentes en Toulouse. El nombre Zebda es una palabra árabe que significa mantequilla, escogido porque en francés mantequilla se dice beurre o algo así, que suena igual que el beurre árabe, ¿no? En idioma berlán. Bien, es un mecanismo del argot francés semejante al veste argelino. Su música es una mezcla de mestizaje de estilo como rock, reggae, punk y músicas tradicionales de Francia y del Magreb. Sus letras frecuentemente tratan temas sociales, a menudo concernientes a la población francesa de origen árabe. Vamos a escuchar ahora otro tema de este álbum, después seguiremos viaje. Je suis pas Zebda. L'Amérique, mon rêve est noir, on me dit timoré. C'est vrai que j'en ai assez d'être derrière des cortèges. Assez d'entendre su si tu veux qu'on te protège. J'suis pas l'ami Pierrot, je prête pas ma plume. J'écris moi-même la légende du bitume. Celle qu'on n'a pas appris à l'école, celle qui pèse lourd à chaque épaule. J'ai l'encre, le papier, ma chandelle est pas morte. J'ai trop à vomir, il faut que ça sorte. Qu'importe si je fus le cancre ou le bon élève, j'ai pas d'ancêtre, j'serai pas la relève. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, pas le moment. J'ai pas de compagnon, et dans la chanson, je peine comme un hérisson qui voit au loin des phares et n'a pas de regret devant la promesse. Je suis pas le bon exemple, ni le grand Jacques, ni le Cador, ni Georges, ni son copain d'abord. Je vous laisse au patrimoine de la potion magique, à l'arbre qui a tenu 2000 ans de logique. Moi je fais des rimes qui me consolent, des dessins pour un plat d'occupation du sol. Je chante mais c'est pas la mélopée. Regarde mon micro, se prend pour une épée. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, pas le moment. Je suis pas le nommé X ni le Mahatma. J'attends de voir un peu comme Saint Thomas. S'il y a pas d'autre rêve que l'Amérique, j'ai des penchants nettement plus colériques. Je suis pas le commandant costaud. J'ai rien découvert quand j'ai quitté le bateau. Un long voyage m'a laissé là égaré, comme un baillon dans la lucarne des minarets. Ni le bon, ni la brute, ni le truand. Allez dire à la bête que si je suis le Don Juan. J'aurai du cœur, si, si, un de ces jours. Mais que j'ai pas commencé ma chanson d'amour. J'aurai du cœur le jour où je n'attendrai plus que c'est. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas de peine. Pas le moment, pas le moment, pas le moment, pas le moment, pas le moment, pas le moment, c'est pas la peine. Pas le moment, pas le moment, c'est pas la peine. C'est pas le moment, c'est pas la peine. C'est pas de peine. C'est pas la peine. Septa y esta canción, Je suis pas, del álbum Second Tour, la banda francesa con base en Toulouse. Un montón de músicas. Francia, nos vamos a París ahora, con una cantante que tiene unas raíces curiosas, ya se las explico. Su nombre, Mina Tindall. Es una cantante y compositora de esto que llaman el New Folk, ¿no? Es una mezcla entre New Wave y French Folk. Y también esta mujer es multiinstrumentista. Compone, canta y toca la guitarra, piano y teclados. Mina nació en París. Parte de su familia reside en España. Ella se fue a vivir a Brooklyn. Donde tocó con la banda The Limes. Posteriormente regresó a París y ahora ella, su carrera transcurre como solista. Aún así, conserva el inglés como primer o segundo idioma, depende donde se editen los discos. Esto que me ha llegado a mí en las manos es un demo de Mina y son solamente 6 canciones y todas ellas están en inglés. Mina Tindall y el tema Bells, campanas. Play it by ear, see it Nina Tindall y este tema Bells. Esto es de un demo tape que llegó a mis manos y se las presentaba. Es una mujer francesa, pero también ha pasado años en Brooklyn, en Estados Unidos, y de ahí entonces que tiene esta doble vertiente compositiva e interpretativa, el francés y el inglés. Nos vamos a París. Allí en París murió, desafortunadamente murió el 2008, el señor Henri Gabriel Salvador, más conocido como Henri Salvador. Es un hombre originario de la Guayana francesa. Muy jovencito, con 12 años, se fue la familia, claro, obviamente la familia, se trasladó a Francia. Y su padre Clovis y su madre Antonine Patin son hijas de un indio caribeño. Ambos eran nativos, bueno, su madre, Antoine Patin, era hija de un indio caribeño. Eran ambos nativos de Guadalupe. Su padre de Mont-Aleu y su madre de Puerto Luis. Bueno, este hombre fue una figura importante en Francia, cantante y guitarrista. Él fue uno de los primeros en introducir y popularizar, lo he dicho más de una vez, el bossa nova en Francia. Así que en nuestro viaje paramos en París y vamos a escuchar a Henri Salvador en primer lugar, en un tema cuyo título es La vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie, il faut se la vivre au hasard des jours et au fil des nuits. Faut se l'emmener jusqu'à l'autre rive, faut se l'espérer, son coin de paradis. Quand ça va, ça va, y a pas de problème. Quand ça ne va pas, faut se faire une raison. La vie, c'est la vie, avec ses je t'aime, avec ses chagrins et ses illusions. Ça n'est pas toujours comme on dit tout rose. La vie, ça n'est pas non plus comme on dit tout gris. Mais c'est un mélange de gris et de rose, la vie. Mais c'est un collier de rosé et de gris. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout, vaut mieux se la faire. Aujourd'hui qui pleure chantera demain. La vie, c'est la vie, il faut se la vivre. Content, pas content, faut s'en arranger. Faut se l'emmener tant qu'on peut la suivre. La vie, ça se vit jusqu'à en crever. Il faut se la vivre. La vida es la vida. La vie, c'est la vie. El señor Henri Salvador. Y buena prueba de su gran afición por la bossa nova y haber sido uno de los primeros, y casi hay gente que diría el primero que llevó la bossa nova a Francia, Henri Salvador. Aquí lo tenemos con el señor Caetano Veloso, cantante y compositor brasileño. Caetano Veloso. Y el tema, Cheche. No, buscando la rosa. Cherche la rose. Henri Salvador, Caetano Veloso, un mon de músicas. Henry Salvador y Caetano Veloso, Cherche Lagos, de un álbum de Henri Salvador, de Heiderans, un montón de músicas. Hoy primer programa de este año 2015, primer martes de este año 2015, 6 de enero del 2015. Continuamos. Nos vamos a Alemania. Ahora ya salimos de Francia. Nos vamos a Alemania y nos encontramos allí con una cantante germano-nigeriana, Neka Lucia Ekbuna, pero se le conoce artísticamente con el nombre de Neka. Ella es una cantante de hip hop, soul, es compositora y también actriz. Aquí tenemos a Neka con un álbum del año 2011, Soul is Heavy, y nos va a interpretar el tema Don't Even Think. Un montón de músicas. Neck del álbum Soul is Heavy, y este tema cuyo título es Don't Even Think. Yo sigo con mi cruzada sobre la felicidad. Yo tengo un libro de Daniel Ramos Auto que recoge una serie de citas que tienen que ver con la felicidad. Él llamó a este libro Pequeño Libro de la Felicidad. Y hace días que les vengo leyendo algunas de estas citas, y tendrán para rato, ¿eh? Advierto. Una cita. La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense, 1706-1790. Estamos ya en Alemania y nos vamos a los años 80. En los años 80 sale una chica joven, un poco de pop, bastante popera, Nena, así se llama esta chica, una chica muy joven, muy chica, muy joven, muy, muy joven, Nena. Y tuvo un gran éxito, pero lo escucharemos en segundo lugar. Antes vamos a escuchar, un tema de esta joven alemana, que tiene un título muy, muy curioso, muy curioso. Lass mich dein Pirat sein. Déjame ser tu pirata, Nena. Wir gehen bis zum Horizont. este tema así lento, Nena. Lass mich dein Pirat sein. Déjame ser tu pirata. Bueno, ahora sí que nos vamos directamente a su gran éxito, 80 y pocos, ¿eh? Neunundneunzig Luftballons, 99 globos, Nena. Ajá, este no es el tema que yo le quería hacer escuchar. Ya me llamaba la atención, como estaba mirando ya lo que viene después, de repente he dicho, esto no es Neunundneunzig Luftballons. Ahora sí, porque es un tema inconfundible, gran éxito de Nena. Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt. 99 Luftballons, 99 Balloons. Hay una versión en inglés de esta canción, Nena, desde Alemania. Abrocharse los cinturones, porque, o no. Bueno, como vamos en un viaje, pues abrocharse los cinturones, porque ahora aceleramos, ponemos prácticamente la directa y aceleramos el ritmo de la música y estamos en Bavaria. Y el grupo Osband Kurti und die Chefpartie y el tema Nix halt mir auf. Un mon de músicas. Un mon de músicas directo desde Barcelona los martes a partir de las 16 horas. Ja, die sitzt in der Hocken und du rufst mich an und sagst, weißt du, was ich jetzt brauche? Ich sag, dass ich was denken kann, die holt mir an. Ich sag, der Nix holt mir heute früh. Ja, wenn man von dir auf mich geht, dann geht's bei mir rum zu. Und dann sitz ich beim Wirten und ich hör deine Stimme, ich sag, erst lass mich nicht warten und dann schmeiß ich alles hin, Nix holt mir an. Ich sag, der Nix holt mir heute früh. Ja, wenn man zum Tier auf mich geht, ja, dann geht's bei mir rum zu. So, ich hol's nicht mehr aus und ich komm gleich wieder heim, die holt mir an. Ich sag dir, die holt mir heuer zurück. Ja, wenn man doch dir auf mich geht, ja, dann geht's bei mir ruckzuck. Canción original del grupo Nix halt mir auf, Osband Kurti und die Chefpartie. Y aquí los vamos a escuchar en una versión que ellos hacen de un conocido tema de Bruce Springsteen, Feuer. Noctámbulos, buena tarde. Der Charlie, er kann nichts dafür. Er war auf der Ding, da in der Hocken, bei der Firma in Duscho, als Kaffeevertreter, jahrelang unterwegs, mit dem Kaffeebrunnen und Toyota. Ja, und da ist er im ländlichen Raum, wenn er da in die Lokale reingekommen ist, und in Toyota Schlüssel am Finger drauf hat, dass wenn die Kotzen ziemlich gegen sein, sagt er. Naja, und er kommt mit den Damen ins Gespräch, sagt er. Er bringt sie eventuell nachher nach Hause mit dem Auto und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Gestern Nacht in meinem Wohn, du und ich endlich allein. Ich streck da durch die Haare, du sagst leise nein. Hätte nicht bitte Wort da, aber ich weiß, dir geht's wie mir. Du brennst wie ich. Es ist noch Mitternacht und ich bring dich heim. Steig mit dir auf den Wagen. Du sagst, ich bin den Weg allein. Dabei schaust du mich an und ich weiß, ich bin's für mich. Du brennst für dich. Directo, absolutamente en directo, Ospan Kuti, On the Chef para ti. Y este tema de Bruce Springsteen, Fire, Fire. Bueno, dice Heidi, genial, dice, en Bayerisch, en bávaro. Sí, porque dialectos en Alemania hay los que quieran, pero los que quieran. Y hablando de dialectos. Hablando de dialectos, el siguiente grupo nos canta en Kölsch, el dialecto de Colonia, que es por donde nuestro amigo Deddy es originario, por ahí cerca de Colonia, a pesar de que vivió muchos años en Berlín y ahora está radicado aquí en Barcelona, pues él es de aquella zona y lo habla. El grupo BAP, B-A-P, BAP, y un tema de aquellos clásicos de su repertorio, pero clásico, Verdammt lang her, un montón de músicas. Verdammt lang her, da hatte ich fast alles ernst noch. Verdammt lang her, da hatte ich ein Jettchen Glück. Und dann der Schock, wieder anders auf mich zu kommen. Fragwürdig, wo so mancher Hass lang läuft. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt hab ich kapiert. Wer alles, wenn dir jetzt klappt, hinter dir herrennt. Den Schulterklopp, wer dich niederhofiert. Sich ohne Rot für wede Dinge Freund nennt. Und ich darf's doch ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da ich fühl's zu jetzt ratlos stund. Und für Enttäuschung, ich nehm mich kund. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt. desde Colonia, y este Fred Amblin Hair. Vamos a escuchar otro tema de este grupo. Este fue uno de mis grupos favoritos en los años 80. Tengo unos cuantos discos de ellos. No todos, porque tienen una discografía bastante extensa, pero tengo unos cuantos discos de BAP. Este es un CD, concretamente, que recoge los hits de BAP de los años 1979 a 1995. Vamos a escuchar otro tema de este grupo de Colonia. Si hay alguna Ana, alguien que se llame Ana, se puede perfectamente dar por aludida y por saludada. BAP, Ana. Un tema más, para que vean lo que me gusta esta gente, BAP. Vash Salon, esto es una lavandería. Vash Salon, BAP. BAP. Liebe ist so der Fingerspitze, fahre ich ab um die 4 Uhr. Doch was mich intensiv zum Staunen bringt, es wird mich einfach nur. Solide Umtritt in dem Lade und die Regeln der Maschine entdeckt. Und die Gebrauchsanweisung nimmt bei mir den Blick auf Checks. Doch so kann ich versagen, Frau, das ist Format, ich bin perplex. Mein kleiner Wattmannbruch, das Test ist selbstverständlich längst parat. Ich schon die Wäsche, nur die Knie, dann rotiert der Lavamat. Dann kann ich Wärter über Satellit gesendet, wird es wirklich schad. Ich habe unwahrscheinlich Schäme. Dass das Ding der Welt nicht mehr versteht. Ich lebe mit Kusten nicht mehr an, wie dem trockenen Weger geht. Die Mangel baggert nicht mehr und behauptet, Pühe frei, da krieg ich wirklich nicht die Rehe, Frau, da grenzt an Zauberei. Von der ich nix verstand. Wasch Salon. Esto es una lavandería, laundry, en alemán. Le voy a dejar con otro tema de Bab. No puedo resistir la tentación de no hacerles escuchar otro tema. A ver, Kristallnacht. No. De Johnny Cross. Eso es lo que les voy a hacer escuchar ahora. Bap. Mein Depressant, mir klebt der Zettel sich voll fett. Mein Brief, der schwer war und war absolut nichts anliegendet. Wo ich zum Tisch zum Morgen aß von mir voll hat. Trotzdem für alles eine Erklärung parat hat. War 3-4 Bier schon an dem Punkt war, wo man nichts mehr meldet. Da ich verdammt nochmal die Gröbeltour bringt mit. Die trägt die Schraft, die bringt dich runter wie sonst nur jetzt. Die fuckt dich ab bis zu dem Punkt, wo überhaupt nichts mehr klappt. Dann hängst du nur noch rum und zweifelst an dir und wirf dir alles, was dir fehlt, ganz für. Bist du ja neidisch auf die Typen, die du sonst nur bedurst. Der schöne große Nardini und Pelba sind vor nichts in Ahnung, Hand. Solo una toppa lo passare da stanza al buon. Der Durchblick-Profi aus dem Bausparverein. Rundum gebräunt mit Frau und Pudel daheim. Mit Singer Einbock kriegt die Rustikale selber dennoch modern. Mit singem Rallye-Schleifen Opel GT. Da steht Platz Mitte, Jahreskart vom FC. Birthday auf Charles Bronson, Radio Mate, Akkurate, Freizeit ab, die Bild hält. Der Nachbarnach bis zum Programmschluss im Sessel hängt. Der 14 Dach, wenn ich Dom Paradies ich bin. Zwei Jahre im Bund vor, wie die Männerkameradschaft gefällt. Der freut sich jetzt halt, ob sie in Zukunft als Rentner. Ob der Balkon mit Lie Stoden in der Fente. Bis sie die Löffel auf ihr Tier selbst hat lang nehmen wie hätt. Eine schöne große Analyse und wählbar sind. Vor nix in Ahnung hat die Eva immerhin. So nun auf der Fall auf Fassade, dann standen sie halb rum. Die nur erklärbar sind durch Hirnamputationen. Die haben sie nur und nur im Gleichschritt Richtung Schwachsinn geschickt. Oh, Leben Orwell 84 ist noch. Sind mittlerweile nur noch vier läppsche Jahre. Es läuft so ähnlich auch nur unauffällig und viel raffinierter jemals. Der Trick, der funktioniert ganz zügig und reibungslos. Etappenweise Entmündigung, klapper muss. Freiwillig in die Markt und steh kommt zum Verblöden gebracht. Doch zu empfehlen wird den ganzen Komplott. Schenkt jedem Einzelnen doch ne aufblasbar Gott. Aus Vinyl, abwaschbar, exakte Maße, verbrauchergerecht. Gefühlt echt mit schönem großen Aldi. Und wer was hin, vor nix in Ahnung, Hand, die immer, immerhin. So nun als ob mal auf Fassade, da standen sie halt rum. Colonia, de Johnny Cross. Bueno, dejamos a esta banda de Colonia y nos vamos a Berlín, a otra banda también alemana, pero de Berlín. Es una banda que está, podría decir, como en las antípodas, bueno, o no tanto, de Bap. Ya lo podrán escuchar. Es un sonido mucho más tranquilo, más agradable. Y son melodías sinuosas que dejan, en cierto modo, un regusto agridulce, entreveradas con arreglos de acordeón y sección de vientos. Añadamos letras que expresan una melancolía a la vez que gozo de vivir. Element of Crime, así se llama la banda. Son la banda sonora para tardes solitarias pasadas con un vino tinto, tirando fuerte. Aunque hay también mucha gente que la silba al planchar o haciendo gimnasia en casa. Y también hay muchos que solamente oyen música cuando conducen. Al fin y al cabo no es más que música, comenta el letrista, cantante y trompetista Sven Reneke. Así resta importancia a sus propias canciones, al contrario de lo que hacen muchos fans de esta banda de culto. Y se lo digo, Element of Crime es una verdadera banda de culto en Alemania. Berlineses, ellos, para mayor precisión. Un montón de músicas. weiß auch noch nicht, wohin wir gehen. Ich bin schon froh, dass es noch Wege gibt, dass ich noch einmal auf der Währung draußen bin und dass wir beide auf zwei Beinen stehen. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne zieht, wird blind. Kalt sind die Finger deiner Hand, hart sind die Worte, die du sprichst, rau sind die Lieder, die du singst, und herrlich ist die Hoffnung, die du bringst. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Groß ist nur, was man nicht erkennen kann. Und größer noch, was man nicht begreift. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Kalt sind die Finger deiner Hand, hart sind die Worte, die du sprichst, rau sind die Lieder, die du singst, und herrlich ist die Hoffnung, die du bringst. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Groß ist nur, was man nicht erkennen kann. Und größer noch, was man nicht begreift. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Groß ist nur, was man nicht erkennen kann. Und größer noch, was man nicht begreift. Liebling, sag mir morgen früh nochmal, dass wir glücklich sind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Wer zu lange in die Sonne sieht, wird blind. Element of Crime. Die Hoffnung, die du bringst. Grupo de Berlín, Element of Crime. Bueno, veamos. Element of Crime se fundó en 1985 en Berlín Oeste. El nombre lo sacaron, obviamente, de la película de Lars von Trier. Ya en otoño del mismo año grabaron en 5 días su disco debut, Basically Sad. El disco Try to be Mensch, grabado en Londres en el 87, les hizo conocido en el mundillo y además por encima de las fronteras. Pasan de contrabando instrumentos a Berlín Este para actuar en secreto ante sus fans en la Zionskirche. En 1991 mostraron una osadía inaudita todavía en aquellos tiempos entre grupos alemanes, con Damals Hintermond publican un primer disco cantado por completo en lengua alemana. Y aún así fue un éxito. Y eso, aunque, o acaso porque, habían ampliado su enfoque musical con sección de cuerdas y otros instrumentos. En 1993, Weisses Papier les dio paso por primera vez a las listas de LPs superventa. Y fue justamente este álbum, Weisses Papier, el que me hizo conocer a este grupo, Element of Crime. El álbum del cual estamos escuchando estos temas lleva por título Romantic. Siguiente tema: Warte auf mich. Warte auf mich. Espérame. Aus dem Gesicht in Schuhen und Mantel zwäng ich mich hinein. Diesen Arm werde ich heben, dieser Finger löscht dann das Licht auf dem Weg bis zur Tür. Muss ich vorsichtig sein? Warte auf mich. Warte auf mich. Draußen ist es zu dunkel für einen allein. Warte auf mich. Warte auf mich. Draußen ist es zu dunkel für einen allein. Der Klang deiner Schritte weiß die Richtung, in die es mich zieht. Der Dampf deines Atems verklärt meinen Blick. Über nachtschwarzen Häusern singt der Wind ein ratloses Lied. Ein Bein lässt das andere nur ungern zurück. Warte auf mich. Warte auf mich. Draußen ist es zu dunkel für einen allein. Warte auf mich. Warte auf mich. Draußen ist es zu dunkel für einen allein. Thank you. Element of Crime del álbum Romantic, y este tema Wat auch mich, espérame. Bueno, el grupo, después de 25 años de historia o tal vez un poco más, se toma su música con tranquilidad, simultaneándola siempre con nuevos proyectos. El guitarrista Jakob Ilja, por ejemplo, ha colaborado con un grupo que se llama 17 Hippies, 17 Hippies, que he presentado en alguna oportunidad, al menos en una, un par de canciones de ese álbum o de ese grupo, y compuesto música para teatro y cine. Y tomen nota de esto. Sven Regener ha escrito su trilogía novelesca Herr Lehmann, el señor Lehmann. Es un muy buen escritor, ¿eh? Se los recomiendo. Sven Regener. Pero tanta actividad individual tampoco es obstáculo para el trabajo en grupo. Todo sigue como siempre. Cada 3 o 4 años vuelven a sacar un nuevo CD. De esos que como mejor se disfrutan es con una botella de buen vino tinto o un vaso de whisky, ¿por qué no? Que, como les reprochan los críticos, todas las canciones suenan parecidas, es algo que no les molesta ni a los fans ni a su líder, a Sven Regener. Todos los grupos tienen 3 o 4 canciones que siempre vuelven a componer, dice, encogiéndose de hombros. Un último tema, The Element of Crime. Alle 4 Minuten, cada 4 minutos. Un montón de músicas. Abgrund ist ein gutes Wort für die Beschreibung jenes fortgeschrittenen Verfalls der guten Sitten im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Lass uns nochmal um die Häuser ziehen. Schonungslos und ohne Hintersehen, willenlos und immer mittendrin, an den letzten warmen Tagen in Berlin. Soll

voller Selbstvertrauen an dein verknautschtes Ehrenfeld. Un tema grabado en directo, un tema grabado en directo. ¿Quién lo cantaba? Es una... digo, es... me da la impresión de que estuviera aquí. Una actriz y cantante. Hildegard Knef, debía andar por aquí. Hildegard Knef, ella comenzó a estudiar interpretación en su temprana adolescencia, debutando como actriz en los años 40, trabajando para los famosos estudios UFA. La película de Wolfgang Staudte, Die Mörder sind unter uns, de 1946, consiguió que Hildegard perdiese el anonimato entre los cinéfilos. Uno de ellos, el productor David Selznick, quien le hizo una propuesta a la rubia actriz para que trabajase en Hollywood bajo su patronazgo. Pero había un truco: el cambio de nombre y nacionalidad. A partir de ese momento, Hildegard Knef tendría que ser austriaca y llamarse Gilda Christian. ¿Qué piensan ustedes que hizo Hildegard? La actriz alemana dijo no. De vuelta en Alemania, su nombre causó sensación al convertirse en la primera mujer alemana en salir desnuda en una película. Die Sünderin, 1951, de Billy Forst. Posteriormente, en 1951, también debutó en Hollywood, pero plegándose a una confusión más que nada por la parte fonética. El cambio de apellido fue de Knef, K-N-E-F, por N-E-F-F. Esta mujer también era una excelente cantante. Aquí tenemos la prueba. Les voy a hacer escuchar ahora un segundo tema de Apfelbaum, El Manzano, Hildegard Knef. Un segundo, por favor, estamos aquí con un montón de músicas y programando a Hildegard Knef y este álbum, Der Apfelbaum, El Manzano. Die Zeit geht dahin, schnell dreht sich die Welt. Der Wirbel des Lebens ist, was mir gefällt. Ich sehe nie den Tag, nur die Lichter der Nacht. Ich bin überall, wo man trinkt, wo man lacht. Bin niemals allein, bin nirgends zu Hause. Der Tanz, er geht weiter Tag ein und Tag aus. Nur manchmal verschwindet die Wirklichkeit und ich sehe ein Bild aus anderer Zeit. Ja, der Apfelbaum, sagte weißer Traum, den sanfte Sommerluft, milder Blütenduft, über Zeit und Raum, in der Dämmerung. Und die Welt war jung. Ja, der Apfelbaum, Glocken klang und die am Saison in der Dämmerung, wo die Schaukel schon und die Welt verjüngt, wo die Schaukel schon und die Welt verjüngt. Hildegard Knef en directo, y este tema de Apfelbaum, el manzano. Como la hora se nos echa encima, nos vamos rápidamente en un tren expreso a Suiza. Estamos en Zurich y un supergrupo de Zurich. Zurich West, aquí los tenemos. Mein Herz, mehr hab ich nicht. Du kannst es haben, wenn du weißt, es ist es gut und es gibt. Na, merk ich, was würd nehmen, aber dir würd ich's geben. Seven ist eine kleine Bar irgendwo in dieser Stadt. Und ich stelle ein bisschen Glück, hocke irgendwo ab, wo's kein Platz hat. Ich schaue ein bisschen um, wer's am Umeinander hockt, aber kenn. Du will ich nie mehr rein, innen überall. Hocke Leute hinter den Shampoos, Köbel gegen eine Frau und ein Typ. Und ich bin an einem Video hängen aneinander, alle reden etwas über nichts und nur ich bin allein. Hier und da wechselt das Licht, hier und da verschwinden wieder zwei. Irgendwo, irgendein ist kein Wind, der dunkelblaue Vorhang auf. Hinter dem Vorhang hat es eine Bühne, auf der Bühne steht eine Frau, die in der Umrose irgendeine Show zeigt. Sie ist eine Schöne mit schönen langen Haaren. Und klar bin ich nervös geworden, klar habe ich getrunken. Nur mit jedem Schluck hat sie mich noch ein bisschen schöner aufgetrunken. Und nach jedem Glas Champagner hat sie gerne noch eins gefallen. Ich habe zahlt und zahlt, bis sie einfach nicht mehr kommen. Und habe gesagt, hey, wollen wir nicht zu mir oder so? Und sie hat gesagt, ich könnte so verwöhnen, so in einer halben Stunde könnte ich kommen. Und sag mir einfach nur noch, wie viel, sag wie viel, gibst mir, wenn ich komme. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du weißt, es ist es gut, es tut es gut. Da merke ich, was wir gern, aber dir würde es gern. Ich schenke dir mein Herz. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du weißt, es ist es gut, es tut es gut. Da merke ich, was wir gern, aber dir würde es gern. Ich schenke dir mein Herz. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du weißt, es ist es gut, es tut es gut. Da merke ich, was wir gern, aber dir würde es gern. Surivest, y este tema, y Schenke dir mis Herz. Bueno, rápidamente, de Suiza cruzamos a dos pasos, Austria, y allí en Austria nos encontramos con una mujer austriaca, pero con ancestros turcos, Fatima Spar, y este disco, Fatima Spar and the Freedom Fries. escucharemos el tema que le da título a este disco, Trust, Fatima Spar. Un, dos, tres, cuatro. Fatima Spar and the Freedom Fries, el tema Trust. Y rápidamente pasamos al segundo tema, que será el último de la tarde. The Good Way, un montón de músicas. Just because I was not alone. dear to me. Embrace the dawn, years of dreamy feeling. It's over and got life. Eso era Fátima Spar and the Freedom Fries del álbum Trust y el tema titulado The Good Way. Bien, y con ese tema termina nuestro viaje que hicimos a través de Francia, Alemania, Suiza y Austria, estos últimos dos países que los pasamos corriendo a toda prisa. Otro día los visitaremos con más calma. Un montón de músicas desde Barcelona. Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org. Barcelona, los martes a partir de las 22 horas. Y en Valparaíso, Chile, la radio hermana del puerto, la radio neta, 88.9 FM. En la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, eso es el Bona Tarda Noctambuls. Esto es un montón de músicas, efectivamente, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Espero haber dicho que en la radioneta un montón de músicas suena los martes a partir de las 22 horas. Finalmente, Radio Arc Turelló, 103.5, la web www.arrc.cat. Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy, primer programa de este año 2015. Hoy, 6 de enero del año 2015. Nada más, gracias por la sintonía. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende de ustedes. Adiós. Thank you.